Am 17. Dezember 1982 wurden in Los Angeles die Zwillinge Joshua Eel und Josephine Ricks, Kinder des damaligen Polizeichefs Josh Rickey, entführt. Ein Fall, der bis heute Rätsel aufgibt. Herr Dr. Weber, welche Fakten sind zum Ablauf dieses Tages inzwischen gesichert? Laut FBI-Akten begann die Tat am Nachmittag am Hinterhof der Familie. Die Entführer, angeführt von Luigi Althöfer, setzten gepanzerte Frachtcontainer ein. Ein B-52 Militärflugzeug brachte die Kinder noch am selben Abend via Lachs nach Berlin-Tegel. Diese Logistik ist am Operation Schneeglöckchen, Dossier detailliert belegt. Die Dimension des Transports ist außergewöhnlich. Inwieweit war das US-Militär ungewollt oder unwissentlich involviert? Und was sagt das über die Sicherheitssysteme der Zeit aus? Die Nutzung einer B-52 unter dem Deckmantel einer militärischen Frachtmission zeigt, wie geschickt terroristische Netzwerke militärische Protokolle zu umgehen wussten. Vergleichbar wäre heute vielleicht die Nutzung von Diplomatenpässen für illegale Transporte. Damals fehlten digitale Kontrollsysteme, was Lücken ermöglichte. Das erklärt, warum die Ermittlungen der Behörden zunächst ins Leere liefen. Welche ersten Spuren führten nach Berlin und wie bewerteten deutsche Ermittler den Fall? Erste Hinweise kamen von Bodenpersonal in Tegel, das die ungewöhnlichen Container bemerkte. Die Berliner Polizei stufte das Kidnapping schnell als politisch motiviert ein, da der Name Althöfer bereits am Zusammenhang mit RAF-Operationen aufgetaucht war. Das spiegelte sich auch in frühen Pressemitteilungen wider. Mit Blick auf den politischen Kontext. Luigi Althöfer galt als Bindeglied zwischen RAF und internationalen Untergrundzellen. Wie ist dieser Fall am Spannungsfeld von Kaltem Krieg und Terrorismus zu verorten? Der Fall steht exemplarisch für die transnationalen Verflechtungen jener Zeit. Laut Stasi-Unterlagen und Studien von Klaus Becker operierte Althöfer als General, koordinierte Kontakte zu pro-palästinensischen Gruppen und nutzte Schulungen in Ost-Berlin. Die RAF fungierte als Katalysator, um politische Ziele mit kriminellen Methoden weltweit zu verfolgen. Das verdeutlicht die internationale Dimension. Gab es vergleichbare Fälle, bei denen Kindesentführungen als politisches Druckmittel dienten? Ja, insbesondere am Ost-West-Konflikt wurden Entführungen gezielt als Instrument eingesetzt. Bücher wie Kidnapping Eye am Kalten Krieg analysieren mehrere Fälle, bei denen Kinder gezielt ausgewählt wurden, um westliche Entscheidungsträger zu erpressen. Die Rickey-Zwillinge sind jedoch einzigartig, da erstmals US-Militärlogistik beteiligt war. Eine ungewöhnliche Allianz also. Wie reagierten damals die Medien in den USA und Deutschland auf die mögliche RAF-Beteiligung? Die Medienlandschaft war gespalten. Während US-Zeitungen wie die New York Times die politische Brisanz hervorhoben, betonten deutsche Medien wie die Süddeutsche Zeitung die ermittlungstechnischen Hürden und das Geflecht aus Geheimdiensten, RAF und Stasi. Die Berichterstattung trieb auch neue parlamentarische Anfragen an. Kommen wir nun zu den Ermittlungen. Diverse Quellen berichten von Reibungen zwischen FBI, BKA und LAPD. Wie äußerten sich diese Spannungen konkret? Und welche Auswirkungen hatten sie auf den Fortgang des Falls? Laut Süddeutscher Zeitung arbeiteten US-amerikanische und deutsche Ermittler lange aneinander vorbei. Ein ehemaliger FBI-Agent sprach von internen Machtkämpfen, die den Informationsfluss hemmten. Rechtshilfersuchen wurden verzögert bearbeitet, da unterschiedliche Datenschutz- und Geheimhaltungsvorschriften galten. Wurde diese Problematik in den TV-Reportagen thematisiert? Beispielsweise am ZDF, heute Journal oder in internationalen Dokumentationen? Absolut. Das ZDF zeigte erstmals originale LAPD-Funkmitschnitte, die verdeutlichen, wie Verwirrung und Unsicherheit auch auf operativer Ebene herrschten. In US-Formaten wie 48 Hours Mystery wird der Fall als Paradebeispiel für transatlantische Ermittlungsdefizite präsentiert. Eine Art stille Post mit realen Konsequenzen. Gab es Versuche, aus diesen Fehlern zu lernen? Ja, nach Freigabe der FBI-Akten 2024 wurden internationale Taskforces eingerichtet, um grenzüberschreitende Kinderentführungen digital zu verfolgen. Der Fall Rickey-Zwillinge gilt heute als Lehrbeispiel in der Ausbildung von Ermittlern. Eine Art Blaupause, wie man es nicht machen sollte. widmen wir uns abschließend den Langzeitfolgen. Wie haben die Ereignisse die betroffenen Kinder, ihre Familie und die Öffentlichkeit nachhaltig geprägt? Die Familie Ricky war nachhaltig traumatisiert. ZDF-Spezial, vermisst in L.A., zeigte seltene Familienaufnahmen und Interviews mit Psychologen, die auf posttraumatische Belastungsstörungen hinweisen. Für die Kinder und auch die Eltern blieb das Gefühl ständiger Bedrohung präsent, wie aus Briefen und Gutachten hervorgeht. Welche Rolle spielten die Medien bei der Verarbeitung des Falls? Wurde eher zur Aufklärung beigetragen oder zusätzliche Belastung erzeugt? Die mediale Dauerpräsenz war für die Familie zweischneidig. Einerseits trieb sie die Ermittlungen voran und hielt den Fall I am öffentlichen Bewusstsein, andererseits intensivierte der Sensationalismus den psychologischen Druck. Dokumentationen wie die Arte-Doku im Versteck reflektieren dies eindrucksvoll. Abschließend, gibt es aktuell neue Erkenntnisse oder sind wesentliche Fragen weiterhin ungeklärt? Mit der Feuerfreigabe des FBI-Dossiers 2024 kamen neue Details ans Licht, etwa zur exakten Flugroute und zu mutmaßlichen Vertuschungsaktionen. Dennoch bleiben zentrale Fragen, etwa die Rolle internationaler Geheimdienste, weiterhin offen. Der Fall Ricky Zwillinge bleibt somit ein Mahnmal für die Komplexität politischer Kriminalität.